Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Hast du gehört, Punke? Ja. Du, heute habe ich wieder einen schieren Tag. Alles tut mir weh. Der Kopf und der Buckel und Füße und alles. Was ich bloß für ein Leiden haben muss, haben oder? Was soll denn ich wissen, was du für ein Leiden hast, Punke? Du weißt das schon. Der alte Toni, mit dem ich vor 30 Jahren mal ein kleines Spusi angefangen hätte, der ist jetzt in der Monika ihrer Hütten als Hirte. Also. Du, der hat mir für ein Fest zugesetzt vor 30 Jahren, aber ich bin fest geblieben. Fest wie ein Eisenstangerl. Tut's dich nicht rein, Punke? Hä? Ob's dich nicht rein tut? Ein bisschen tut's mir schon rein. Ein Spader raus, da hat sich noch Gelegenheit nicht mehr gegeben, gell? Das alte Sprügel, das kann schon wahr sein. Nimm dir am nächsten Mensch noch an, der nächste Mensch. Nimmst du was, dann wird's ein Gewicht und du musst dran, bis du mir bist, an Leib und Seil. Du, Bunkel, die Blässin, unsere beste Kur, die ist ein bisschen marot. Ich hab schon Botschaft abgesagt lassen, dass der Dr. Martel aufkommt. Du und unser Geistbock, der Muckerl, der muss sich irgendwo verstiegen haben. Mein Bruder, der Lenzel, der sucht ihn schon einen dritten Tag. Ach, alleweil hat mir eine Sorge auf der See. Bald mit dem Menschen, bald mit dem Viech. Jetzt hab ich gemeint, bei dir gibt's eine Unterhaltung und dabei redest du kein Wartel. Was? Hey, heute hast du aber keinen guten Tag mit deinen Ohrwascheln. Ja, hört halt schwer, die Punke. Grüß euch Gott beieinander. Grüß Gott. Da schau her. Der Jahre vom Fäustl. Und was für ein schöner Bruch da als Ramhirl drum hat. Du, den musst du mir Sinnerin schenken. Meinst du? Ja, gern auch noch. Da hast du ihn, Mutter. Ach so, der Junge schenkst du. Alles sein heißt halt, alle Hintrol sein. Friedel, ich danke dir schön für deinen guten Willen, aber schau, da herum konnte ich mit deinem Streisel keinen Stab machen. Ja. Oh, du Schlauche, du, gell? Ja. An einem Bruch, den ein Jäger tragt, ist ein Blut dran. Und das Blut, sonst, hat eine Einwirkung auf die Herzmuskulatur. Gell, hast du Angst auf diese Einwirkung? Gib mir halt her, Friedel. Da. Ein feines Streisel. Da muss ganz was Besonderes geschossen haben. Ah, ein Zweifender. Hingehauen hat es wie ein Baum, wenn er geschlagen wird. Wen hast du geschlagen? Mit dir ist ein Kreuz. Ach so, ja, das Kreuz. Da wird man wohl geschlagen sein. Aber es ist auch kein Wunder, wenn man das Kreuz wedelt. Eine Sehnerin hat halt eine schlechte Liegestocke. Da, Friedel, hast du eine Schüssel Milch? Danke schön, Mutter. Was bei mir gehört, hast du einen Schmarrn gekriegt. Ja, bei der Mutter gefällt es mir besser. Weißt du, Punkel? In der Mutter ihrer sauberen Hütten, da bin ich ganz verliebt. Verliebt? Geh weiter. 30 Jahre, wenn ich jünger war und eine gute Gelegenheit, dann konnte ich für nicht einstehen, dass ich festbleiben darf. Ein Burschen wirst du, wenn du bist, gibt's keins Wort nimmer. Ja. Ich loben du nicht gar so. Andere sind auch noch was wert. Was hast du gesagt? Ah nein, sowas lassen wir nicht gefallen. Hey, die Mutter hat ja doch das Allerbeste geredet von dir. Hat dir einen Ausbund von aller Tugend geheißen. Die hast du der Landrichter schon protokolliert, dass du von 6 weiße Jungfrauen tragen wirst, falls du einmal stirbst. So, Freili, wenn sie einmal stirbt, Mutter, dann musst du zuerst für ihr Kind um einen Vater umschauen, damit sie einen hat, der ihr das letzte Heimer zahlt. Himmel, Herrgott, geh, Mutter, geh, nimm's nicht so arg. In einer Viertelstunde weiß ja die alte Hexe nicht mehr, was ihr im Unverstand rausgefallen ist. Wie geht's denn deinem Bübel, Mutter? Dankeschön, gut. Naja, das Bübel wird ja wohl gut aufgekommen sein bei den Leuten, die es im Pflege haben. Dass es so ist, da muss ich dran glauben. Schau, Mutter, meine Mutter hat drunter den Fall ein kleines Häusl. Viel Plag macht dir das bisschen Hauswesen nicht. Was meinst du, wenn du dir dein Bübel im Pflege geben darfst? Ich danke dir schön, aber das geht nicht. Ja, aber Mutter, ich hab ihn gefunden. Es war Lenz. Ja, ich hab ihn gefunden. Was hast du denn gefunden? Muckerl, unseren Geistbock. Aha. Na, wo hast du denn die schönen Blärmel her, auf deinem Hut da, Lenzl? Okay, so ein Blärmel ist was Liebes. So rot und so frisch und so fein, wie mein Lisei. Ich hätte nie gedacht, dass er so falsch sein könnte. Ja, da hast du die Blärmel, Jäger. Ich mag's nicht mehr. Dankeschön. So, da ist einmal ein Sonntag gewesen. Und beim Wirt, da haben sie eine Musik gehabt. Und ich keinen luckerten Kreuzer im Sack. Und drum ist mein Lisei mit dem Gruber da nicht tanzen gegangen. Und gesungen haben sie und gejuchzt. Und tanzt haben sie. Und gerade gesiedert hat alles. Und auf einmal da kracht's. Und der ganze Tanzbaum bricht ein. Sechs Leute hat's da geschlagen. Und ein Gruber da nicht auch. Und das Lisa auch. Und das Lisa auch. Und das Lisa auch. Oh mein Gott, ey. Dass der Linzel so halb und halb einen Verstand verloren hat, das muss doch zurückgehen auf irgendein Unglück damals, wie irgendein Gürtel und alles verbrennt ist, ne? Ja. Der Vater und Mutter haben es nicht lange überlebt. Der Lenzel ist selbiges Mal ein halb gewachsener Bursch gewesen und ich war ein Kind. Und wie unser Haus ausbrennt ist, da hat mich der Lenzel aus dem Feuer ausgetragen. Und seit der Zeit war es nicht mehr richtig mit ihm. Aber zeitweise ritt der Lenzel da wieder ganz leicht daher, aufgescheiter als bei anderen Leuten. Ja, der Dr. Martel hat gesagt, es kann gar links wieder einmal gut sein. Gerade so, wie man was wiederfindet, was man verlegt hat. Aber selbiges Mal dann nach dem Unglück, da hat es ganz spaßig mit dem Lenzel ausgeschaut. Und da haben die Burschen und die Madeln allebei ihre Dummheiten mit ihrem Trim. Am ärgsten Lisa, der Schatz vom Gruber Toni. Nee. So oft es mein Bruder begegnet ist, hat sie ihm vierblascht, als ob sie es haben möchte mit ihm. Ja, unser Herrgott hat das Mädel gestraft dafür. Ja, der Lenzel, der kann es halt nicht vergessen. Die Geschichte vom Lisa, die ist ihm wie ein Nagel eingeschlagen ins Herz und ins Hirnkastel. Das vergisst er schon wieder einmal. Ja, du tust dich leichter, weil du keine Arbeit hast, was du allebei vor dich hinsinnieren musst. Du steigst umeinander in die Berge und hast als Jäger ein feines Leben. Ja, aber kein Stündel nicht sicher, dass da nicht einer eine Kickerlaufe brennt. So ein Spitzbub, so ein Verfluchter. Schimpfst halt, weil du ein Jäger bist. Aber ein Wildschütz, der kann auch ein ehrenhafter Bursch sein. Ah, wen meinst denn du? Ich hab mir's halt so gedacht. Ja, sein tut's aber fein ganz anders. Einer, der's im Blut hat, findet allweil seinen richtigen Posten als ein Jäger. Ein nichtsnutziger Bauernbursch, aber wilder den Werktag, dass er am Sonntag mehr Geld hat zum Versaufen. Wie meinst denn du? Einen, den ich öfter spüren muss, als mir lieb ist. Wenn ich den einmal erwisch nachher... Naja. Der Jakob und ich, wir heißen dann gerade einen Neunnägel, weil seine Schuhsohlen in der Mitte mit Neunnägel beschlagen sind. Wo die Fährten hinführt, dann kann es einen grausen. Gamskitzen und Rehgassen, alles bringt er um. Mutei, ja? Mutei, wer ist hinter da hinten? Jetzt ist es gerade jetzt. Also nachher, fertig ab, Mutei. Was ist denn, warum wissen schon fort? Ja, ich hab nur ein Gehörigstückel weg bis zu der Jäger hinten. Pass fein auf, dass du gut gehst. Ja, und mich brauchst du keine Angst nicht machen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Friedl. Kehr bald wieder zu. Gute Nacht, Lenzel. Der ist mir lieber als der andere. Lenzel, wo ist denn der Blasi? Da bin ich, Mutei. Blasi. Was hast du denn so lange verhandeln müssen mit dem jägerischen Windbeutel? Miert bin ich wie ein Mühesel. Schau, wann tut mir wie ein Hund. Wir gehen mal in die Hütten. Blasi! Geh, lass mich aus! Ah, da schau, wie das Mädel aufputzt ist. Von wem hast du den Buschen? Von Jäger? Erst sowas verbitte mir. Du hast eifern, Blasi. Eifern, noch sowas Dummes. Schwester, ein bisschen gar viel, du hast dir gefallen lassen. Fangst schon wieder zum Hetzen an? Sei halt du der Gescheite. 4 Wochen lang habe ich dich nicht mehr gesehen und gleich muss der Unfried wieder da sein. Hätte er nicht angefangen, der. Was muss er denn alle bei den Jäger herziegeln? Jetzt schau, dass ich was zu essen krieg. Geschwind, Schwester, du mit dir. Ein Herrn Grafen hungert. Da muss er essen. Dürsten tut ihn, da muss er trinken. Ja. Und ein Feierl machen auf ein Warmes. So taugt's ihm. Alle 4 Wochen einmal. Herrgott, Himmelssakrament, da rein! Um Gottes Willen! Du hast ja recht. Was will ich denn von so einem Narren? Für dich bin ich alleweil noch gescheit nur. Jesus Blase, du bist ja ein Tropfen nass. Na ja. Soll mir da keiner sagen, wenn ich aufkomme zu dir? Von mir aus darfst du dich allebei anschauen lassen. Ja, freilich. Ja, aber ich muss auch ein bisschen auf meinen Leimhund schauen. Darum suche ich mir gerne einen Weg aus, wo mir keiner begegnet. Und so wie man heute denkt, ich steige durch die Grotenbrachklammer auf. Sicheres Platzl. Keine Seen und kein Holzknecht darf reinsteigen, weil es der beste Gamsstand ist. Da red mir nicht allweit rein. Da, Mutter, tu mir die Jacke und meine Schuhe da zum Herd hin. Da, dass sie trocken werden. Dann wird er da so aufsteigt durch die Klamm, wo das Wasser vom Grotenbachhaus hoch runterfällt. Da schäbe der Berg stecken. Ja, hier ist was, der Jagdkilf. Ein Fies muss der haben wie ein Elefant. Auf eine halbe Stunde hörst ihn. Ja, freilich, denke ich mir. Du kommst mir schon lang zu spät. Mach einen Satz über den Bach und stell mich unter den Wasserfall. Du, Blasi, hast du den Jupp um deinen Stutzen gewickelt oder hat ihr das Wasser an Schaden da? Wenn ich zu meinem Schatzerl aufsteige, da bringe ich ein warmes Herzl mit, sonst nix. Ja, meinst du, ich hab's nicht gesehen. wie du den Stutzen da hinter der Hütte versteckt hast. Blasi, ist das wahr? Ah, was? Geh los und da reden, Schatz. Na, Blasi, so kommst heute nicht aus. Ui, ui, ui, Jägerl. Müsst mir heute wieder eine kleine Predigt halten. Schau, Blasi, ich hab's ja gewusst, dass du ein bisschen jagen gehst, aber ich hab mir halt gedacht, wenn's einmal sein darf, dass du mich heiratst, na, könnt ihr das leicht ausreden. Na, freili. Ich hätte auch heute kein Wertel geredet davon, aber der Jäger hat mir so viel Angst gemacht. Den fürchte ich bei der Nacht nicht viel weniger beim Tag. So eine Millisuppen von einem Mannsbild. Pass auf, dass der die Millisuppen nicht einmal über die Nasen tröpfelt. Ja, du seist auch dahint. Was hat er denn gesagt, der Jäger? Geredet hat er von ihm. Du, Blasi. Ja? Deine Schuhe fangen zu dampfen nur am Herdfeuer. Ich nimm's lieber weg, bevor es hier sind. Ja. Schuhwerk hast wie der Fürst. Und zmittelst in der Sohlen hast du noch einen Haufen Nägel drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nein Nägel. Gib her die Schuhe! Du bist also der, den die Jäger an Nein-Nägel hassen. Ja, was redst denn jetzt da daher, weil zufällig meine Schuhe mit Nein-Nägel beschlagen sind? Das macht ja der Schuster oft so. Jetzt weiß ich, Blasi, warum du zu mir aufgekommst. Weil der mal hinten bei deinen heimlichen Weg kein Mut zum Rasten ist und zu andere geht rein. Als Zeitvertreib. Ja, ist ja nicht wahr. Na, der Teufel soll mir holen, wenn ich es nicht ehrlich meine. Vollschießer! Gerade so wie der, so hat der Gruber da nicht reingeschaut. Tanzbunden, der Schlagen! Na, wart, du Depp, du, wir wachsen auch noch mal zusammen. Wenn der Teufel dich einmal beim Knack erwischt, hat er keine Zeit mehr für ein Lander. Ja, zum Teufel, du jetzt! Lassi! Au! Herr Josef, was ist denn? Na, ein bissen hat er mich. Okay. Na gut, dass er aus der Hütte draußen ist. Na, so ein Verrückter ist wie ein Kind. Es beißt auch überall rein, was erwischt. Blasi. Hat dich unser Kindl schon mal gebissen? Was? Okay, verzeih ein bisschen was vom Kindl. Was soll ich denn da erzählen? Bist am gleichen Ort mit dem beieinander. Ja, wenn ich mir alle bei noch dem Kindl umschauen tat, dann müssten die Leute da drauf kommen, dass ich einen Grund dazu hab. Ja, wie ich mit dem Kindl gegangen bin und du hast mir viel geredet, was für einen Verdruss du mit deinem Vater gekriegt hast, da hab ich dir geglaubt und hab keinen Vater angegeben. Blasi. Du hast dein Kindl gar nicht ein bisschen mehr. Naja, allerweil drückt mir das Gewissen. Und am liebsten darf ich 20 Mal am Tag hinrennen. Ist wahr. Na, auf Ehre und Seligkeit. Aber schau, wie leicht könnte ich mich da verraten. Na, der Schlagen tat mich da mein Vater. Na, heißt es halt abwarten in Geduld, bis unsere Zeit kommt. Mhm. Darum habe ich mir gedacht, du könntest ein bisschen mithelfen. Und mir was zu lieb tun. Fürs Kindl tue ich alles. Na, geh ja. Darum habe ich da so eine Geschrift mitgebracht. Da in, was, Teufel nass, jetzt ist das Luderpapier auch noch ganz nass geworden. Ah, macht nix. So, wenn man es ein bisschen glatt streicht, da kann man es schon noch lesen. So, Schatzel, und jetzt tust du da unterschreiben, ja? Erklärung, ich ende es unterzeichnen. Ja, geh weiter, das brauchst du ja gar nicht zu lesen. Nein, der Mensch muss aber wissen, was er unterschreibt. Erklärung, ich ende es unterzeichnete, erkläre, dass der Bauernsohn Blasius Huysen mit meinem Kind, genannt Franzl, gar nichts zu schaffen hat, indem dass er der Vater nicht ist und auch gar nichts zum Zahlen hat. Blasi, du wirst eine andere heiraten. Ja, der Vater hat's ausgemacht. Ich kann nicht anders. Fürs Kindl, da sorge ich schon. Und wenn mir der Vater einmal übergeben hat, da bin ich der Herr. Aber jetzt kannst du es doch nicht verlangen, dass ich mich mit dem Vater und mit der Mutter verfeind. Das wird zu viel verlangt. Na geh, bist gescheit und unterschreibst. Du hast mir noch den letzten gefallen. Den letzten, ja. Da. Vergiss Gott, Schatzl. Du bist ja da die Einzige, die mir gefällt. Und wenn ich jetzt auch die andere haben muss, zwischen uns zwei kann es immer so bleiben, wie es war, gell? Du Teufel! Zwei Jahre hast du gebraucht, bis ich die Menge hab. Und mit ein paar kurzen Worten hast du das fertig gebracht. Dass du mir zwider bist bis in die Zähle rein. Schau, dass du rauskommst! Meinetwegen. Brauche ich mir keinen Vorwurf nicht machen. Fertig, gut. Gut. Alle sagen's gut. Das erste und das letzte Wörtel. Grüß Gott und viel Gott. Und zwischen drei und hinten noch ist alles ein Graus. Sei froh, Mutter, dass er fort ist. Jetzt nimmst du einen anderen. Geh schlafen, Lenzel. Hörst? Steine sind gegangen in der Wand. Der Tanzboden kommt. Der hat erwischten. Hörst du das? Alle hat's erschlagen. Ein Gruber, Toni, und das Lieseier. Das Lieseier. Lass mir meine Ruhe. Du, Lenzel! Meine Ruhe lass mir. Ah, was bist denn heute so grantig? Ah, was? Es schaut mir an, mich freut das Leben, dass ich gerade alle weit tudeln kann. Ja, das glaube ich, dass du heute gagerst, wie er hin, wenn es gelegt hat. Meinst du, ich hab's nicht gesehen, wer heute in der Früh aus deiner Hütten rausgeschlafen ist? Verschaut hast du. Ah, lach nur und warte dreiviertel Jahr und in dein süße Musi wäre der Trepp verlässig fallen. Ah, meinetwegen. Jetzt bin ich noch alle weit bei der Süßigkeit. Ihr seid so eine wie die andere. Ist nicht der Dr. Martel gekommen? Die Punkel hat gesagt, ich soll hier schreien, wenn er da ist. Ja, drin im Stall ist er. Die kranke Blässin schaut da. Monika! Monika! Er ist schon da, komm noch runter. Was schreist du denn so? Yay, der Dr. Martel. Der Punkel hab ich geschrien. So, wie geht's nachher dir, du runde Erfindung Gottes? Nach deiner Kirche hab ich mich schon umgeschaut auf der Bord. Jetzt muss man bloß nur sagen, wer du benannt bist. Gut, wie soll es mir denn anders gehen bei der Luft? Und bei der Dummheit? Ja, viel dümmer als du bin ich auch nicht. Ja, sollten wir einander heiraten. Dann war ich nachher neugierig auf unsere Kinder. Geh, Monika, tu dich nicht giften. Mach lieber ein lustiges Gesichtel. Wo der schaut auch so dreh, als ob es einen Holzhaufen geschluckt hätte. Wenn man nur gerade das Stückchen Viech wieder gesund werden darf. Nein, Madl, ängstigen brauchst du gar nicht. Die Kuh macht sie schon wieder. Die hat nur allerweise lebendige in die Augen. Gell, hab ich auch gesagt. Und wenn die Kuh ein bisschen schwermütig dreischaut, dann redst halt du recht lustig mit ihr, weißt. Bei allem, was einem weh tut, Mensch oder Viech, hat ein fideles Gemüt eine segensreiche Beeinflussung. Der Traurige stirbt allweil früher wie der Lustige. Das ist Naturgesetz. Da wird nichts fehlen. Du musst halt Geduld haben und auf Gott vertrauen. Am besten wird's sein. Aber jetzt muss ich wieder eine in meine Hütten sauber machen. Morgen ist Sonntag. Für dich, Gott, Martel, und ich danke dir heute recht schön, dass du zugehört bist bei mir. Ist schon recht. Und wenn du mich wieder einmal brauchst, dann lass mir's wissen, Mutter. Dr. Martel. Ja, grüß dich, Gott, Dr. Martel. Ja, Bunke, was willst du denn? Na, für einen Menschen wirst du wohl auch gerade einen Rat haben, wenn du fürs Viech gut bist. Ja, da bin ich gerade der Richtige für dich. Was hast du gesagt? Wo fällt's denn bei dir? Ah, nein. Ja, bei mir ist kein Mann bequem. Was fehlt bei dir, hat er gefragt. Was ist so? Wo es fehlen tut. Ach so. Ja, schau. Mir ist halt alles so viel Englisch. Nicht recht und nicht schlecht und Druck und Stiche tut es mir. Alles tut es so wunzeln in mir. Und überall habe ich Kopfe. Überall? Ja, gerade da habe ich es am allerersten. Teufel, das ist ein bedenklicher Fall. Wirst du nicht einmal dein Zinger lassen? Ah, lang nur was. Aber ich kenne mich alleweil noch nicht aus. Was ist so? Ja, wenn's der Kur warst, dann wisst ihr schon lang, wie ich dran bin mit dir. Tu mir von deinem Zustand einmal ein bisschen was verzeihen. Nein, gar nichts tut mich freuen halt, schau. Geh. Und alleweil muss ich von dem Mannsbilder träumen. Ach so. Ja, das ist ein ganz gefährlicher Zustand, ist das. Muss ich da sterben? Ah, nein. Du kannst 100 Jahre alt werden. Das ist Naturgesetz. Grüß Gott, Beinand. Grüß Gott, Jäger. Ja, grüß Gott, Jäger. Jäger vom Vorjahr, grüß dich. Grüß dich. Kommst du auch mal da rauf? Ja, ja. Seit 14 Tagen geht er bei der Mode ein und aus wie der Pfarrer in der Sakristei. Ja, du wirst auch deinen trosthaften Zuspruch haben. Naturgesetz. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Nein, nein, nein, Martl, wirst du nicht gehen, gerade wann ich komme. Ah, nein, mit dir bin ich allweil gern beieinander. Aber der Diskurs, weißt du, mit den vielen Rimpfiger, hat eine geistige Abspannung bei mir veranlasst. So. Naturgesetz. Ja, mein Lieber, das Doktern, das ist eine aufreibende Arbeit. Die Viecher mache ich gesund und selber gehe ich drauf. Jetzt führt den Kopf. Führt den Kopf, Martl. Kommst du morgen wieder, Martl? Morgen wird's lustig. Zehnerinnen von der Schafreiteralm kommen auch auf Besuch. Nein, danke schön. Lieber nicht. Weißt, da weiß man es gefährlich. Jesus, Martl, warte noch ein bisschen. Zu dir habe ich ein solches Zutrauen, Martl. Renn doch nicht so, Martl. Der braucht einen guten Schutzengel, der Viechdoktor. Sonst passiert ihm noch was. Was hat denn der Alte? Ja, gesund möchte halt sein. Was hat denn für ein Leiden? Das gleiche wie du, bloß ein bisschen anders. Weißt du, Monika, was der Lenzl meint? Ja, ich kann mir's schon denken. Aber lass das nur vom Lenzl erklären. Ich hab keine Zeit nimmer. Ja. Vierte Jäger. Jetzt ritt ich auch so daher, dass man nicht gescheit wird draus. Wo ist denn überhaupt die Mutter? In der Hütte drin. Aber bevor du reingehst zu ihr, muss ich dir geschwind noch was Neues erzählen. Was Neues? Ja, pass auf, Friedl. Gestern, wie der Blasi da war, da hat er ihr ein Bladl gebracht zum Unterschreiben, dass er nicht der Vater von ihrem Kind ist und dass er nichts zum Zahlen hat. Und das hat die Mutter unterschrieben? Ja, aber es hat ihm nichts genutzt. Heute hat er am Boden geschickt, dass das Bladl beim Gericht keine Gültigkeit haben darf. Und der Blasi darf fragen lassen, ob er seine Ruhe nicht kaufen kann. 200 Gulden hat der Boden. Und Schwester? Ein Schmuser hat es rausgejagt zur Hütte. Gott sei Dank. Oh, und er hat gesagt, sie mag nichts mehr wissen vom Blasi und ihre Ruhe möchte haben von ihm. Und alles ist aus und gar? Aus und gar. Hat Schwester gewarnt? Jawohl. Es macht sie, Friedl, es macht sie. Und alle miteinander halten wir Stuhl fest. Du und die Schwester und ich und das Liesei. Und Balken spreißen mein und den Tanzboden und nachher. Was habe ich jetzt sagen wollen, Friedl? Mit wem redst denn du, Lenzl? Mit mir? Grüß dich, Mutter. Grüß dich, Friedl. Wo musst denn du heute noch hin? Zum Förster, aber ich muss nicht noch nachfallen. Aber morgen kommst du wieder auf, gell? Nein, Mädel, morgen nicht. Morgen, da habe ich Dienst frei. Und am Montag, da kriege ich für 14 Tage einen anderen Bezirk. Wer macht denn nachher Jagddienst da herum? Der andere Jagdhäfter, hier ist. Das ist mir aber gar nicht recht. Ich habe mich schon ganz dran gewöhnt, dass du jeden Abend da bist. So? Du hast wirklich ein bisschen Zeit lang haben nach mir. Aber gewiss. Weißt, du bist wirklich ein guter Mensch. Ja, ja, ich weiß schon. Die Leute sagen Rimpfig. Okay. Aber glaub mir's, Mutter, wenn ich gut bin, dann weiß ich allweil warum. Und warum bist du zu mir? Ja, weil ich mir denke, du kannst gerade jetzt ein bisschen Freundschaftlichkeit gut brauchen. Warum? Na ja. Du weißt was? Alles weiß ich. Aber tu dich doch nicht kränken. Ein Mädel wie du und einer wie der. Aber um mich allein geht's ja gar nicht. Das Kindl halt, weißt du? Ich weiß schon. Aber dein Kindl kriegt schon sein doch. Und ein Mädel wie du wird auch noch einen anderen Schatz finden. Ach, ich hab keinen Glauben nicht mehr an die Manns, bitte. Ja, da übertreibst wieder ein bisschen. Hast du ja bloß einen einzigen ausprobiert. Schau, wenn's an Sonntag verregnet hat, kann die Woche allweil nur sechs schöne Tage haben. Soll ich etwa einen um einen anderen durchprobieren, bis ich einen richtigen erwisch und die Sonne wieder scheint? Na, also ich nehme dich gleich. Du? Ja, was ist jetzt da zum Lachen? Mein Häusl hat Platz genug für uns Sechse. Sechse? Wie zählst du denn da? Ja, ist ja ganz einfach. Du, dein Bierwell, der Lenzl, die Mutter, unsere Kuh und ich. Und in 5, 6 Jahren, da bin ich Forstwart. Da hast du dein Heimmädel, hast dein Bierbel bei dir und kannst da mal ein richtiges Mannsbild draus machen. Und wenn noch etwas nachkommt, die werden sich schon vertragen miteinander. Geh, komm, Mutter, lass reden mit dir. Ein bisschen gut bist du ja eh schon. Lass gut sein. Tu mich nicht plagen, mach mir das Nein sagen nicht gar so schwer. Du verdienst der Bessere, als ich eine bin. Jetzt bist du aber stark, gell? Die Beste von alle bist. Ach, bist halt vielleicht ein bisschen verliebt, aber später im Ehestand, vielleicht kommt da mal eine ungute Stunde und dann verlierst du ungerecht das Wertl einen Vorwurf wegen dem, was gewesen ist. Und so ein Wertl kann dich nicht vertrauen. Wie es bist, so bist mir recht. Na, Friedel. Aufs Glück habe ich keinen Glauben nimmer. Da bin ich eh abgefahren. Bist mir jetzt nicht mehr gut? Ja, ist da was dran gelegen, dass ich da gut bleib? Ja. Na, muss mir dann gefallen da. Gib mir dein Bierbel zu meiner Mutter ins Haus. In Gottes Namen. So, genagelt und gesiegelt. Und morgen in aller Früh renne ich runter nach Lengries und hol mir das Kindl nach voll auf. Und recht schön grüßen du es von dir, gell, ja? Vierte, Mutter. Ich gehst schon wieder. Ja, ich muss. Vierte, Friedl. Komm bald wieder. Vierte, Letzl. So gut aufgelegt habe ich den Friedl schon lange nicht mehr gesehen, Schwester. Aber mir ist heute auch so leicht und so lustig im Hirnkastel. Warum hat denn der Friedl heute gar so eine Freude? Vielleicht, weil ich ihm zugestanden habe, dass er mein Kindl von Lengries zu seiner Mutter heimholen kann. Ja, und da denkt er sich, wo das Kindl ist, muss die Mutter nach. Was sagst du? Ja, nix. Du, wer kommt morgen alles zu uns auf Besuch? Ja, mei, die Madeln halt von der Schafreiter allem mit ihren Buben. Ja, gefreuen würde ich mich, dass es morgen ein bisschen lustig wird bei uns da herum. Ich muss ihn mitnehmen. Hey, da kommt der Jäger vom Wald. Ja. Ja, Friedl. Grüß dich. Komm, siehst du dich neben meiner. Ja, grüß Gott, Friedl. Ja, grüß Gott, miteinander. Ja. Ah, schön hast du aber heute gemacht, Punki. Was hast du gesagt? Gefallen tust du am Jäger. Was hast du gesagt? Gefallen tust du mir. Der lügst eben wieder. Nein, ist schon wahr. Weißt du, die mag ich. Aber der andere, dein Kamerad, der gestern statt deiner Dienst gemacht hat, das ist ein schieres Luder. Okay, hör auf. Ah, mit dem haben wir gestern direkt verfeinden müssen. Mein Äpfelschmarrn kann er fressen, aber sonst kann er nichts. Ja, da gibt's nichts zum Lachen. Lasst euch verwarnen von mir, solange es noch Zeit ist und jetzt an eure Gesundheit denken. Wenn ein Mensch da etwas versammelt, dann kann man es wieder nicht folgen. Das ist ein Naturgesetz, hat der Dr. Madl gesagt. Gori, Hansl, zu was habt ihr Zitter und Klampfen dabei? Ja, vor allem in der Schulzeit. Dann spielen wir halt. Ja, ist ja Uns ja grinschlim ist er frei auf der Welt. Olare, olare. Geht's mir, da muss mir sein Neuwein gut gestellt. Olare, und geht's mir, da muss mir sein Neuwein gut gestellt. Olare, und hängt heut der Schnee an die Berge hinauf. Dollare, dollare, na kommt heut der Langstock, der Hochfalz von oben. Dollare, dollare, dollare, ho. aufpasst, Leute, und schmalz nur, dann kommen wir hin. Pass auf, wenn einer runterfällt und trifft einen, ist er hin. Komplimente macht man nicht auf der Alp. Der Trutz bei der Schüssel, der schaut sich beim Rüssel. Wenn das wahr ist, nachher nehmen wir noch ein paar. Teufel, nein. Was ist denn? Fort muss ich, schade. Ganz vergessen habe ich, weiß, dass der Förster auf mich wartet und da wird er geschossen haben, weil ich so lange nicht komme. Ja. Schwester, das war der Förster nicht. Mir scheint, der Jäger hat was im Wind. Der ist das Modell. Was hast du denn auf einmal? Wenn's, was ist denn? Was schaust du denn dabei in den Wind auf? Ich? Schauen du. Ah, könnte schon sein, dass heute noch ein Wetter kommt. Was? Ein Wetter? Ah, woher denn? Aus dem Tirol, da glänzt ein Berg um mich wie ein Glas. Und verwunschene Alm schaut der wie ein frisch gewaschenes Hemd. Warum heißt man denn die Alm da drüben, die verwunschene Alm? Ja, da musst du die Punkel fragen, die ist damals schon Sehnerin gewesen. Was ist das? Die Geschichte von der verwunschenen Alm sollst du erzählen. Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte. Pass auf. Da drüben, da wo jetzt der Schnee liegt, da ist vor vielen hundert Jahren die schönste Alm gewesen. Das Viech hat Glanz vor lauter Fetten und ist kugelrund gewesen und hat Milch gegeben. Ist gar nicht zum Sagen wie viel. Auf derselbigen Alm sind drei Sehnerbuben gewesen. Einer ein Gottesfürchtiger und zwei waren grausame Sünder. Ja, die Schlechten sind alle weit im Meeren. Ja, den gleich mit Kassel ab, haben die Kitten pflastert, okay. Aus Übermut. Ja, und Kegel haben sie schon mit den Butterballen. Oh, oh. Das ist ja nicht wieder, wenn sein Kegelbuben auf den Fürst gegangen ist. Aber wenn ein hungriger armer Teufel gekommen ist, haben sie ihm Felssteine ins Wasser gelegt und haben sie ihm gegeben als Nachtmahl. Und oft hätte er so Verirrter verschmachten müssen, wenn ihm der Gottesfürchtige nicht heimlich getrunken hat, so schon mal. Deswegen haben die zwei Sündhaften wieder gemartert und das hat sich gestraft. Einmal am Abend ist wieder ein Fremder in die Hütten gekommen, ein magerer, langer Kerl. Der ist ja so lang, dass er gar nicht mehr aufhört. Mit rappenschwarzen Haaren. Und mit Augen wie brennhäuse Glutbreckerl. Bunkel, das war einer für deine Gesundheit gewesen. Ja, und der hat gesagt, ich habe einen Verlangen. Habe ich nicht gesehen, ich glaube, ich kam, dass er das gesagt hat. Ah. Ich habe einen Verlangen, hat er gesagt, gebt mir zu essen und zu trinken. Und da haben ihm die zwei Sündhaften wieder Wasser mit Steinen gegeben. Und selber haben sie die größten Brocken Käse verschluckt. Die werden schon einen Magendruck gekriegt haben. Und auf einmal, da fängt der lange, lange zum Lachen an. Ach, so hat er gelacht. Und gesagt hat er, heil auf die Nacht wär's alle umbracht. Zwei werden geschunden, grausig, den dritten schmeiße ich durchs Hittendach aus. Oh. Und wie er gesagt hat, war er verschwunden. Weg ist er hin. Das war der Teufel. Da wird's aber noch Schwefel gestunken haben. Und in der Nacht, wie es auf Schwefel gegangen ist, da kommt ein schauderhaftes Unwetter, ein Blitz fährt runter und dann tut's einen Kracher. Marat Josef, was ist denn? Ich meine, da drum in die Felsen, da wird's etwas gegeben haben. Wo war jetzt hier gleich? Ja, also am Kracher hat's da, die Hittentür springt auf und der schwarze, lange, lange Kerl kommt einer. Packt den Gottesfürchtigen und schmeißt ihn aus durchs Hittendach. Hör's nicht auf! Aber gar nichts hat er gespürt, der Gottesfürchtige. Im schönsten Gras ist er drinnen ging, so gemütlich, als ob er zu mir ins Bett reingefallen war. Der liebe Gott soll bewahren. Und in den Lüften, da hat es zum Schneiden angefangen, dass alles weiß war in der Nacht. Aus der sündhaften Hütten aber, da hat der Gottesfürchtige zwei schauderhafte Brüller erkannt. Jetzt hat es ein Teufel in der Arbeit. Alle Knöchel hat er ihn abgedruckt. Knack und Track und Quack und... Und dann ist der Schnee gefallen und der Schnee und der Schnee und ja, der jetzt Schnee. Ja, friert jetzt mich ja schon. Ja, und wo endlich mal die schönste Alm war, da hast du nichts mehr gesehen, es war lauter Schnee. Und dann hat keine Sonne nicht mehr geschmolzen. Und mindestens im Sommer, da liegt er da, wenn um und um alles blüht. Und heutzutage heißt man es, die verwunschene Alm. Oft sagt man, das ist nicht wahr. Aber ich glaub's. Ich glaub alles. Also ich lass keinen nimmer bei der Hütte vorbei. Auch jeder kriegt etwas zum Essen. Geh mach weiter, Hans, geh mal. Mir brennt der Boden unter die Füße. Wollt ihr schon fort? Aber ich will euch nicht aufhalten. Kommt heute anders mal wieder. Boi, du musst mit mir gehen. Du musst heute auf die Nacht in meiner Hütte bleiben. Ich darf jetzt tot fürchten. Also für die Gotta, Frau. Für den Gott miteinander. Für dich. Du, Lenzl. Was heißt denn? Ach so, wegen dem zweiten Schuss meinst du? Da brauchst du keine Angst nicht haben. Heute am Sonntag wird der Blase ja gemeint haben, ist von den Kulven keiner im Revier. Dem Blase passiert nicht so leicht was. Ich hab ja doch nicht den Blase. Halt. Da hinter der Hütte kommt einer über den Steig abgesprungen. Mutter! Jesus Maria, Mutter. Das ist ja. Wie schaust denn du aus, Blase? Der Jäger ist hinter mir her. Da habst du ja mal. Erst einen Talsbohnen rumpeln über dir. Mutter, versteck mich, es geht um mein Leben. Ich hab bloß nur eine Schrotpatrone in Stutzen. Und der Jäger hat nur eine Kugel in Lauf. Versteck mich, Mutter! Ich wüsste nicht wo. In deiner Kammer, da sucht mich keiner. Jetzt, was soll denn das sein? Stutzen! Versteck dich da unter dem Brennholz, dass der Stutzen gut aufkommt und jetzt. Du kannst nicht in meine Kammer! Ja, aber ich hab jetzt höchste Zeit, dass ich verschwind. Was mach ich nur, wenn der Friedl. Mutei! Mutei! Was ist? Mutei, hast du keinen gesehen? Da über den Steig müsst ihr kommen sehen. Friedl, du blutst ja am Hals. Ich weiß schon, ja. Wird mir heute ein Eisel gestraft haben. Aber ich muss gleich weiter. Also pfiat dich dabei, Mutei. Für Gott, Friedl. Ist er fort? Ach, du, da rennt der Noah. Mein Stutzen her, so. Wart, Bierschau. Friedl, Decker muss dich. Da rein ist gegangen. Na, jetzt bin ich verloren. Mutter, bleib vor mir stehen. Bleib stehen. Du bleibst stehen? Halt! Nicht rühren! Ah, so. Der ist der Blase. Aha. Die alten Strick scheint mir heute neu bei noch ein bisschen, gell, Mutter? Naja, sowas kann einem gescheitesten Menschen passieren. Einmal in der Woche muss er halt ein Schaf sein. Heute trifft es halt gerade mich. Mach keinen Unsinn, Friedl. Backen zusammen, den Saukerl. Wie geht's so? Und du, Blase, schau, dass du weiterkommst. Ja, Mutter, den hast du aber gut dressiert. Pass auf, da komm ich bald wieder, wenn's bei dir so ungefährlich ist. Schau, dass du weiterkommst. Ja, Mutter, heute bin ich ein bisschen ungelegen gekommen, gell? Aber von morgen hast du eine Ruhe von mir. Vierte. Friedl, sonst fällt dir gar nichts ein. Nein. Friedl! Friedl! Na also, jetzt tröpfe ins Wasser. Hättest du ihn halt nicht gehen lassen. Aber es wird schon so sein müssen, dass einem die Besten einfach erst kommen, wenn's Glickerl schon geschlagen hat. die sind ausgeführt wie Welt da herum. Die verfluchten Berg, die verfluchten Berg. Ach, da schau her, Herr Grenzer. Deifi, Deifi, und die Hitz, die Hitz. Grüß Gott, Herr Grenzer, was verschafft mir der? Aufschreiben. Aufschreiben muss ich, wie viel Vieh hast. Bist du ein sauberes Mädel, ein sauberes Mädel. Sag einmal, hast du nicht leicht eine Flasche Bier da herum, eine Flasche Bier? Ich habe eine Frumme, sei, oh, aber ein Durst, ein Durst. Mit Bier kann ich nicht aufwarten, aber eine Schüssel Milch. Marie und Josef, sprich dieses gefährliche Wort nicht mehr aus. Ein gesunder Mensch bin ich. Aber wenn einer zwei mit Milch sagt, fall ich um und bin ein Leichnam. Ich sag's nicht mehr. Ja, weiß ich, in Gottes Namen, fangen wir halt an. Wie heißt denn du? Maria Meier. Was hast du denn für ein Viech auf der Alm? Sehr sparisch, sparisch. 14 Kühe, 12 Schaf und ein Geißbock. Hab ich schon lang gerochen, schon lang gerochen. So. Und was hast du für die Rolle? Ein Stier und 8 Ochsen. Ochsen, Ochsen, so, so hab schon. Allerweil muss ich der Mensch plagen. Meili sagt, dass die Welt war so schön, wenn die Arbeit nicht war. Nach jeder Arbeit kommt der Ruhe. Nicht wahr ist, nicht wahr ist, nach der Arbeit kommt ein Schweißtröpferl. Ein herrlicher Durst. Seid ihr jetzt vom Fall? Ja, da bin ich der Teufel hintragen, ja. Lang müsst ihr aber noch nicht da sein, weil ich euch noch nie gesehen hab. 4 Wochen erst, weißt du? 4 Wochen. Ah. Früher, da bin ich Zminge gewesen. Zminge, in der Haupt- und Residenzstadt. Da ist schön gewesen. Oh, was Haupt so langt. Gott soll mich bewahren. Das Haupt so langt. Da gibt's Arbeit. So viel wie der Hund Fleisch hat. Und Arbeit vertrage ich nicht. Ich vertrag's nicht. Wenn so einer vertragt, dann kann er Hofrat werden. Mhm. Aber ich hab's halt nicht ersetzen können. Das Hirn ist mal kleiner geworden und das Fundament wie breiter. Und bei so einer sitzenden Lebensweise, weißt du, Mädel, da tut sich halt ein Salz entwickeln im Inkreis. Mhm. Und du hast noch halbe Durst, Durst, Durst. Und da hat mir jetzt Bier so gut geschmeckt, weißt du, Mädel, das Bier. Darum haben sie mich jetzt da rausversetzt nach Fall. Die Gottsübersten haben gemeint, da heraußen da die weniger saufen, weil das Bier so schlecht ist, weißt du? Ja, Schnecken, Schnecken, weil ich da ein schwitzen muss. Ja, aber sonst gefällt es euch bei uns. Nein, nein, nein. Ja, Jesus, Mädel, schau mich nur gerade an um meinen Umfang. Bin ich zum Bergstein gewachsen? Nein. Und alle tue ich ausrutschen. Wenn es mir mal abreißt, nicht zum Ausdenken, was ich für ein Loch ins Tal schlage. Da muss sogar einer aufpassen, der das Bergsteigen kann. Ein Jäger, der kann das Bergsteigen, nicht? Ja. Und jetzt schau mal an, was dem Jäger vom Fall passiert ist. Was ist mit dem Friedl? Friedl heißt der, ja? Friedl. Der Jäger vom Fall. 8 Tage kann es her sein, 8 Tage. Da hat er vom Berg runter müssen, ne? Ja, ja. Na, und drum bei der Tierach, wo er vorbei will, an so einer grauslichen Wand, so einer grauslichen, da rumpi der Mords drum schnell über die Wand runter. Jesus. Maustot hätte es nicht schlagen können. Maustot, aber Gott sei Dank. Ne? Also ein Jäger muss ja flachsen, haben es wie eiserne Draht. Gerade hat er noch richtig Springerl machen können und der Stor hat ihn gerade noch ein bisschen am Fuß erwischt. Ja, ja, am Fuß. Mein Gott. Was hast du denn, Mädel, was hast du denn? Bist du ja kein Weiß im Gesicht? Nix, es geht schon wieder, wenn ich nur wüsste, wo der Bruder. Ich muss jetzt in die Hütten rein, ich hab noch Arbeit. Ich will dich nicht aufhalten, Mädel, nicht aufhalten. Ich muss selber wieder weiter. Dort auf, ich zur nächsten Hütten. Vierte, Mädel, gell? Vierte. Mein Gott, wenn einem Friedl was geschenkt war. Grüß dich, Sennerin. Lasi. Was du aufeinander gewartet? Ist doch nichts Besonderes, wenn ein Bursch zu seiner Sennerin kommt, die sein Schatz ist. Da musst du verschaut haben in der Gegend. Die Monika hat ihren Burschen und zu der Bunkel wärst du etwa da nicht wollen. Ach geh, red doch nicht so dumm daher, zu dir komme ich. Alte Zeiten, ein bisschen auffrischen. Mit dir habe ich nichts mehr zu reden. Aber ich noch ein bisschen was mit dir. Ich bin nicht allebei so kugelarm wie an den Sonntag, wo ich das letzte Mal da herum war. Da musst du dem Jäger vom Fall schon ein eisernes Gewandel machen lassen. Denn meiner Kugel springt er nicht so leicht aus dem Weg, als wie so ein Sturmbrocken. Mann und Josef, den Sturm hast du! Ach, die Jäger sind wie so Ungeziefer. Das ist der dritte Mal, wo man es erwischen kann. Schade, dass man manchmal daneben tritt. Schlecht wird mir, wenn ich dich anschaue. Geh, sag ich dir! Ah, nein. Jetzt bleibe ich erst recht. Na, so gefällst du mir erst recht in dein Zorn, du. Komm her! Lass aus! Na, lass aus! Komm her! Doch. Auslass! Doch. Auslass! Komm her! Auslass! Nun, Belindiger! Auf! Rühr mir die Schwester nochmal an mit deinen dreckigen Bratzen und ich renne den Bergstecker durch und durch! Brauchst du nicht lang, Lenzel. Den hätte ich erwürgt, bevor er mir was antan hätte. Der Lenzel, mein Spieß. Ja, da könnte es ja gar noch gefährlich werden, da heroben. Bist du vielleicht gar der Dümmste von den 7 Schwaben? Na also, viel gut für heute. Ich muss gerade noch nachschauen, ob mein Stutzen dort rum unter den Steinen nicht rostig geworden ist. So ein Haderlump. Und da sagt man, unser Herrgott hat Leiter schaffen. Na, hock dich nieder, Mutter. Du ziehst ja an Händen und Füß. Nicht wegen dem. Heute plagt mich schon was anderes. Wo bist du denn gewesen den ganzen Tag? So umeinander gestiegen bin ich heute. Bist du kein Begegner Asphalt rund? Warum fragst du? Am Friedel ist was zugestoßen. Eine Grenze hat mir's gesagt. Der hätte aus mir halten können. Weißt denn du was davon? Ja, von einem Holzknecht habe ich was gehört. Aber da brauchst du keine Sorge nicht mehr haben. Der Friedel, denke mir, der macht schon wieder Dienst. Und kommt nicht. Er wird halt keine Zeit haben. Geschicht mir schon recht. Schwester. Was? Schau, solange der Mensch noch schnauft, geht's Leben allweil wieder auf ein Lachen zu. Reden tust? Ich weiß gar nicht wie. Als du jetzt völlig ein anderer sein, als du allweil gewesen bist. Okay. Die ganzen Tage habe ich schon merken müssen. Ja, und alles ist mir anders. Und sei tut's mir, als hätte ich geschlafen. Ich weiß nicht wie lang. Und ich weiß, so ein Wertel in mir, ich weiß nicht, wo ich hin soll damit. Was denn für ein Wertel? Hast du nicht einmal die letzten Tage was gesagt von einem Tanzboden? Ja, freilich. Geredet haben wir halt von dem Unglück damals. Unglück? Ja, wie halt da damals der Tanzboden einbrochen ist. Ja, und gell, da hat es ein paar Leute erschlagen, nicht? Ja, ein Grubertoni. Jesus, ja, der arme Teufel. Jetzt fällt mir wieder alles ein. Und zwei Mädel hat man wegtragen müssen, ne? Und auf eine kann ich mich nicht ganz gut besinnen. Hat's nicht Lisa eingeheißen, ne? So eine ganz kleine mit lustigen Eigerl, ne? Lenzl! Was hast du denn? Dein Verstand ist wieder Licht! Merkst du das, Schwester, ja? Und weißt du, wann's angefangen hat? Am selbigen Abend, wo mit der Blase bei der Gurgel gehabt hat. Da ist mir allweil so ein schiches Feuer vor die Augen gewesen und allweil habe ich eine Stimme gehört, deine Schwester musst du ausgetragen, deine Schwester musst du ausgetragen. Und drauf aufpassen musst du auf deine Schwester. Da schau her. Ach, da schau ich her. Grüß dich, Friedel. Ja, grüß Gott. Na, also mit der schweren Krankheit, da wär's nicht gar so gefährlich ausschauen, weil du schon wieder auf die Füße bist, Mutter. Krankheit? Ja, ist das ein Mensch gar nicht wahr? Ich weiß von nix. So. Und dann bin ich halt wieder einmal als gutmütige Rimpfig gewesen für Gruppe. Friedel, wie kannst du denn gleich wieder davonlaufen mit deinem armen Fuß? Ja, was hast du denn mit meinem Fuß? Hast du weh da? Ja, ein bisschen aufgegangen habe ich mich halt. Bloß aufgegangen hast du? Dann müssen wir ja die andere angelungen haben. Angelungen? Ja, wer denn? Eine Grenze hat gesagt, dass dir ein schwerer Stein über dem Fuß gegangen ist. Steiner gibt's viel in den Berg. Da ist schon oft einer runtergefallen. Hast du gehört? Ein Stein? Ja, es kann auch ein Schuss gewesen sein. Vom anderen Jagdgehilfen, vom Hirs. Aber was ist denn jetzt das mit deinem Kranksein, Mutter? Wer sagt denn das? Dein Bruder? Der Lenzl? Der hat dich ja gar nicht gesehen. Was? Ja, also da hört sich doch alles auf. Zum Mittag in Fall unten, da rumpelt er mir auf einmal einen Stuhl rein. Der Lenzl? Ja, sagt mir, die Schwester ist krank und hätte mir noch was Wichtiges zum sagen. Lenzl? Wenn ich nicht gelungen hätte, dann wäre er ja nicht aufgekommen, der Friedel, der Narr. Nein. Also heute stellt sich halt weiter im Kopf. Sagt er Narr zu mir. Wer von uns zwar der Gescheiter ist, gell? Ja, da könnte man heute schon ein bisschen im Zweifel sein. Ja, mir ist gar nicht zum Lachen, Lenzl. Lass ihn doch lachen, Friedel. Du weißt ja noch gar nicht, was ich mit dem Lenzl zutragen habe. Jetzt fang doch nicht von mir zu reden an. Ihr müsst euch das richtige Wartel sagen. Ja, bloß fragen braucht eins, wie ist denn das gewesen am Sonntag? Und das andere braucht bloß sagen, so. Und alles ist gut. Ja. Warum meinst denn du, Friedel, dass du am Leben blieben bist? He? Weil ich mich gebuckt habe und der Blase daneben geschossen hat. Ja, jetzt red du, Modei. Ich kann's nicht sagen. Ja, dann muss es halt für dich tun. Die Modei hat am Blase einen Arm hochgeschlagen. Darum hat er dich nicht getroffen, Friedel. Was? Ja, und vorher hat sich der Lump mit aller Gewalt in der Hütte verstecken wollen. Ja, so, jetzt weiß das. Und das Weitere, meine ich, könnt's ganz gut ohne mich ausmachen. Ihr zwei Narren. Ja, Mutter. Ja, Friedel. Und ich hab gemeint, zwischen dir und dem Blase ist alles wieder auf gleich. Wirst du nur sowas glauben kannst, Friedel. Ja, Mutter, nachher kannten ja wir zwei... Mutter. Friedel. Herrgott, noch einmal, was ist denn? Wer ist denn? Der Jagdhöfer, was ist denn? Was gehst denn nicht rein? Ich hab keine Zeit. Der Blase hat mir gesagt, dass du da rum bist. Und da wollte ich dir noch geschwind wissen lassen, dass ich nach Fallobel muss zum Förster. Zum Förster? Und nachher weiter zum Landgericht. Zum Landgericht? Ja, mit dem Neinägel. Von heute ab hat's Revier eine Ruhe verehren. Vierte nachher, Friedel. Ja, vierte. Musst du schon wieder gehen? Nein. Ich bleib schon bei dir. Jetzt und allerweil. Und niemand wird uns mehr auseinanderbringen. Musik. Das war ein Volksstück von Ludwig Ganghofer. Der Jäger von Fall. In der Funkeinrichtung von Emil Markgraber. Die Personen und ihre Darsteller waren: Der Jäger von Fall, Hans Baur. Modai, Adele Hoffmann. Lenzel, Rolf Castell. Blasi, Erich Auer. Punkel, Ida Schumacher. Der Grenzer, Franz Fröhlich. Der Dr. Martel, Wastel Witt. Die Leitung der Sendung hatte Peter Klaas.